Ja, du, ich weiß, die Geschichte vom Ausschluss aus der Gesellschaft der Ärzte. Ich weiß, ich hätte mit dir darüber sprechen sollen. Aber du, ich hab's nicht vergessen, aber ich wollte dich nicht beunruhigen. Besonders jetzt nicht in diesem Augenblick, aber weißt du, es könnte sehr gut sein, dass Mama recht hat. Sigmund. Ja, da, wo ich hin will, da folgt mir eben niemand. Vor allem hast du eine Nacht im Zug verbracht, mit deiner Migräne. Ja, und eine Reise von Enttäuschung zu Enttäuschung. Du musst geheilt werden. Ja, ich kann nicht mehr für mich tun als für die anderen. Auch diese Migränen. Jedes Mal, wenn ich in einen Zug steige. Ich kann mir gut sagen, dieser Zug fährt nach einem genauen Fahrplan in den Händen eines erfahrenen Lokomotivführers. Und wenn ich irgendeinen Zweifel hätte, dann erinnert mich sein Pfeifsignal an seine Wachsamkeit. Und trotzdem, für mich ist es kein Zug, sondern irgendetwas, das mich meinem Tod näher bringt. Ich nicke endlich ein und plötzlich weckt mich das Pfeifen wie ein Stich in den Kopf. Und ich sage mir, Arzt, nun heil dich doch selbst, aber wie? Und womit? Ach, Martha, wenn ich mich nur von diesen panischen Schrecken und diesen Ängsten befreien könnte. Ja, vielleicht ist es umgekehrt. Erst Erfolg haben, so wie die da, so wie der Breuer. Und meine Unsicherheit und mein mangelndes Selbstvertrauen würde verschwinden. Weißt du, Martha, ich glaube, ich brauche ganz einfach Erfolg. Erfolg? Nur Erfolg? Erinnere dich, vor Jahren war ich in Paris und da habe ich dir geschrieben, ich bin kein Genie, ich bin nicht einmal sehr begabt, aber ich habe eine Fähigkeit. Ich kann arbeiten. Und ich glaube, dass ich für eine einzige große Minute mein Leben hingeben würde. Auch das stand in diesem Brief. Ja, aber damals lag die Zukunft noch vor uns. Aber jetzt ist sie schon so lang da und ich bin nicht einmal imstande, meine eigene Frau zu ernähren. Von einem Kind schon gar nicht zu reden. Hm. Prinzessin, ich habe ganz einfach Angst. Sigmund, warum? Ich bin glücklich mit dem, was wir haben. Ich will nichts anderes. Ja, aber weißt du, Mama hat nur vom Ausschluss aus der Gesellschaft der Ärzte gesprochen. Aber es könnte sehr gut sein, dass die plötzlich auf die Idee kommen, mir das Praktizieren zu verbieten. Und dann? Was mache ich denn dann? Zurück ins Labor? Mein Leben damit fristen, Meerschweinchen zu füttern? Ich bin ein guter Praktiker. Ich habe ein Gespür für Diagnose. Ach, ich werde neu beginnen. Ich werde so werden wie die. Ein komfortabler Arzt mit tadellosen Krankheiten, die von der Gesellschaft der Ärzte akzeptiert werden. Ein Mann, der sich dann endlich einmal Originale und nicht nur diese Kopien leisten können wird. Also, Mama hatte recht. Ich bin schuld an allem. Oh, vergiss, was Mama gesagt hat. Weißt du, ich hätte überhaupt nicht nach Nancy fahren sollen. Und besonders jetzt nicht in diesem Augenblick. Du, überleg dir noch einmal, wenn du plötzlich nachts aufwachen würdest mit einer Gier nach Erdbeeren mit Schlag. Wer wird sie dir denn bringen, wenn ich dich... Ja? Nicht Erdbeeren, Sigmund. Hm? Süß-saure Gurken. Du magst doch keine Gurken. Trotzdem. Lass doch läuten. Ach, die Kathi wird schon aufmachen. Du hast sie zum Josef geschickt. Ja, das ist mir ganz egal. Ich lass dich jetzt nicht mehr allein. Lass doch. Erinnerst du dich an unser erstes geheimes Treffen in Wandsbek? An unsere erste Nacht in diesem miesen kleinen Hotel? Wir haben nicht eine Sekunde geschlafen und am Morgen haben wir, statt zu frühstücken, den Enten unseres Semmeln verfüttert. Ach, das ist ein Augenblick, den vergesse ich nie. Also gut, dann mach auf. Heute ab! Auf Wunsch der Familie beginnt dein neues Leben. Für den neuen Dr. Freud. Und bleibt dabei auch ein ganz kleines bisschen Zeit für seine Frau? Ein bisschen. Alle Zeit der Welt. Du hast ja keine Kopfschmerzen mehr. Oh, doch. Grüß Gott, Petra. Einen Augenblick bitte, ja? Ja, bitte. Sigmund, dein neues Leben. Und Sie kommen dann gleich zurück, um uns abzuholen, Peter. Lassen Sie mich nicht warten. Oh, mein Herr. Ich glaubte doch aber wirklich deutlich genug gewesen zu sein. Sie hat so sehr darauf bestanden. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, ich kann nichts für Sie tun. Wenn Sie nur einige Worte sagen würden, das würde Ihnen vielleicht gut tun. Ich wiederhole Ihnen, es ist völlig unnötig. Ich kann nichts für Sie tun. Empfangen Sie sie. Ich bitte Sie. Ich bedauere, mein Herr. Dr. Freud. Jetzt wollen Sie bestehen darauf, mich zu sehen. Ich dachte, dass ich mit meinem Kommen nichts riskiere. Besonders heute. Ich liebe den April. Ich möchte Sie hier haben, bitte. Fühlen Sie sich so einigermaßen wohl? Sie sind hier die einzige Person, Herr Doktor, die sich nicht wohl fühlt. Sehen Sie, das ist ein Spiel, das wir spielen, Friedrich und ich. Er besteht darauf, dass ich nach und nach alle Ärzte Wiens konsultiere und ich gehorche, um ihm einen Gefallen zu tun. Denn er ist ein sehr lieber Kerl, wenn er nicht geradezu eigensinnig ist. Oh, der ist eigensinnig, das kann ich Ihnen bestätigen. Das ist leider notwendig, sonst würde ich hätte Sie warnen sollen, Herr Dr. Friedrich verabscheut es, wenn man ihm die Wahrheit sagt. Elisabeth. Sehen Sie, schon die geringste Wahrheit beunruhigt ihn. Bin ich es gewesen, die hierher kommen wollte? Elisabeth, bitte. Als ich es ablehnte, hast du vorgeschlagen, alleine herzukommen und dir diesen Dr. Freud anzusehen. Und danach wollte er zurückkommen und sie in allen Einzelheiten beschreiben, nicht? Als ob das ich oder du vorgeschlagen. Elisabeth, ich muss entschieden. Und als er zurückkam und mir mitteilte, dass sie es abgelehnt hätten, mich zu sehen, da war mein Interesse geweckt und ich willigte ein. Es war das erste Mal. Aber schließlich wissen wir nur allzu gut, dass das alles nichts nützt. Nicht wahr, Doktor? Und jetzt muss ich mich der üblichen Komödie unterziehen. Sie werden mich untersuchen, nicht wahr? Ach, wir können uns diese Komödie ersparen, wenn sie sie so stört. Aber nein, spielen wir das Spiel. Ich habe dem Kutscher gesagt, dass er zweimal die Runde im Park fahren soll. Im Trab oder im Galopp? Ich fragte, um zu wissen, ob Sie uns 10 Minuten oder eine halbe Stunde gönnen. Normalerweise benötigt Peter eine Viertelstunde. Soll ich im Vorzimmer warten? Nein, dazu besteht leider kein Grund. Nehmen Sie Platz. Wie Sie es sagen Sie mir, ich weiß Ihren Namen leider nicht. Fräulein? Von Ritter. Ja, Sagen Sie mir, Fräulein von Ritter, wann haben diese Schmerzen in Ihren Beinen begonnen? Das ist es, was Ihnen keine Ruhe lässt, nicht wahr? Ganz im Gegenteil. Ich habe mich gerade gefragt, ob Sie eine Ahnung haben könnten, in welchem Augenblick meines Lebens Sie gekommen sind. Vor 2 Minuten habe ich zu meiner Frau gesagt, dass wir, die Neurologen, alles Scharlatane sind. Wir verstehen nichts. Ach, Sie glauben nicht an die Medizin, Herr Doktor? Was für ein Glück. Ich auch nicht. Na, dann bleibt uns ja nichts weiter übrig, als höflich auf die Rückkehr von Peter zu warten, nicht? In der Hoffnung, es sei im Galopp. Elisabeth, du könntest vielleicht erzählen, wie vor 3 Jahren nach dem Tode deines Vaters ja, richtig, Ihr Vater ist gestorben. Nachdem Sie ihn gepflegt haben. Wieso wissen Sie das? Stört es Sie, dass er von Ihnen gesprochen hat? Es war notwendig, Elisabeth. Also, ich präzisiere. Elisabeth hat sich nach der Pflege ihres Vaters unmittelbar um Charlotte, meine Frau, gekümmert, die vor einem Jahr gestorben ist. Ja, das ist alles sehr interessant, aber wenn Fräulein von Ritter seit 3 Jahren unter diesen Schmerzen und Lähmungserscheinungen leidet, sich wohl inzwischen an diesen Zustand gewöhnt haben. Oh, das stimmt. Und ich verlange von keinem Menschen Mitleid. Und auch mir gestehe ich keines zu. Anstatt über mich zu weinen, habe ich mein eigenes Leben geschaffen. Erfüllt, reich, glücklich und nützlich. Ich habe meine Gedichte. Mhm. Einige Freunde von der Universität haben sich sogar dafür interessiert. Ja, sie bestanden darauf, sie in ihrer Zeitschrift zu veröffentlichen. Was haben Sie vor? Oh, gar nicht sein. Ich wollte mir nur, wenn Sie erlauben, meine Zigarre anzünden, ja? Ja, bitte. Sie sagten? Ja, ich habe meine Gedichte, meine Malerei ja? und meine Wohltätigkeit. Ach, ja. Ich nähe für die Armen. Mhm. Mit diesen Händen. Elisabeth, du hättest einige deiner Arbeiten mitnehmen können, um sie dem Herrn Doktor zu zeigen. Ja, vielleicht würde es ihn interessieren. Zum Beispiel diese wunderbaren Gedichte aus dem Vorsommer. Damals in Bad Gastein. Tja, also, Sie sehen, ich fürchte mich weder vor der Zukunft Noch vor Langeweile, noch vor Einsamkeit. Ich habe im Grunde nur ein einziges Problem. Friedrich und seine Hartnäckigkeit, mich heilen zu wollen, obwohl es unmöglich ist. So, und ich glaube, die Unterredung ist jetzt beendet. Friedrich, würdest du bitte nachsehen, ob Peter da ist? Nein, nein, Liesl, es ist noch viel zu früh. Ja, Gnädige, ich möchte Sie doch nicht gehen lassen, ohne Ihnen nicht eine dieser üblichen Fragen zu stellen. Haben Sie jemals Schmerzen empfunden, von denen Sie zu niemandem gesprochen haben? Nein. Und trotzdem sind Sie der Überzeugung, dass Ihr Leiden sich täglich verschlimmert. Warum? Weil es mit jedem Tag zunimmt. Sie haben resigniert. Oh nein. Ich werde versuchen, so lange zu gehen, solange ich kann. Und sogar dann. Da haben Sie recht. Ich an Ihrer Stelle würde das auch tun, obwohl das Gehen sehr mühsam ist. Nicht? Aber nicht so mühsam wie das Sitzen. Ist es eigentlich in der Hüftgegend? Ich weiß es nicht. Ist ein konstanter oder ein zeitweiliger Schmerz? Ich weiß es nicht. Aber am schlimmsten ist es im Liegen, nicht wahr? Das habe ich nie gesagt. Nein, das haben Sie nie gesagt. Ja, jetzt müsste der Galopp eigentlich vorbei sein. Haben Sie irgendetwas gefunden? Sagen Sie es. Woraus schließen Sie, dass ich etwas gefunden hätte? Sie denken, dass ich vollkommen gelähmt sein werde. Sagen Sie, Fräulein von Ritter, wann haben Sie eigentlich den Entschluss gefasst, dass Ihr Leiden unheilbar ist? Bitte verkrampfen Sie sich nicht. Jetzt habe ich Ihnen sehr weh getan, entschuldigen Sie. Wann haben Sie zum ersten Mal diesen Schmerz empfunden? Wir waren alle auf dem Land. Meine Mutter, meine Schwester Charlotte, Friedrich und einige Freunde. Es war ein schöner Tag, nicht so heiß. Einige sind zu einem langen Spaziergang aufgebrochen und Friedrich und ich haben uns angeschlossen. Elisabeth, erzähle doch, wie du begonnen hast, den ganzen Tag damit zu verbringen, Charlotte zu pflegen. Wenn ich nicht aufhören, muss ich Sie bitten, hinauszugehen. Ja, aber das ist doch wichtig, also, glaube ich. Bitte. Tja, wir sind auf einen Hügel gegangen, von wo man eine wunderschöne Aussicht hatte. Da sind wir einige Zeit gesessen, als ich diesen unaussprechlichen Schmerz empfand. Herr Doktor? Aber Kathi! Wie oft habe ich Ihnen gesagt, mich nicht zu stören, wenn ich in Behandlung bin? Ja, Verzeihung, ich habe nicht gewusst, dass jemand da ist. Herr Doktor, der Breuer. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Sigmund, es ist meine Schuld. Verzeih, aber es ist dringend. Ja, aber du, ich kann jetzt nicht. Du, ich mache mir Sorgen um meine Patientin. Die zeigt eine schlechte Reaktion nach der Niederkunft. Verweigert Nahrungsaufnahme, zwingt man sie, erbricht sie alles. Was soll ich dabei tun? Bring sie durch Suggestion in der Hypnose zum Essen. Ah, um auch deine Reputation aufs Spiel zu setzen. Zum Teufel mit meiner Reputation. Du, Sigmund, die Frau stirbt mir unter den Händen weg. Versuch's doch wenigstens, bring sie zum Essen. Ja, aber ich brauche noch ein Auge. Du, Josef, ich könnte dir eine neue Patientin vorstellen. Du, das ist der seltsamste Fall von Hysterie, der mir je begegnet ist. Ja, ja, alle Hysteriker sind seltsam. Ja, aber die ganz besonders. Du, pass mal auf, es ist in den Beinen. Wenn ich sie mit der Nadel steche, überhaupt keine Reaktion. Wenn sie es nicht merkt. Was? Völlig gefühllos. Vollkommen? Vollkommen. Wenn ich sie aber mit den Händen packe, plötzlich eine ganz ungeheuer starke Reaktion. Das ist merkwürdig. Du, stell Sie da vorher. Fräulein von Ritter, Herr Wohlmuth, gestatten Sie, dass ich Ihnen meinen Kollegen, den Herrn Dr. Breuer, vorstelle. Gnädiges Fräulein. Dr. Breuer, ja, natürlich. Wir haben das Glück, dass der Dr. Breuer gerade da ist und da habe ich ihn gebeten, Sie einen Augenblick zu untersuchen. Nein. Ich akzeptiere nicht, dass man mich zur Schau stellt. Aber es ist doch keine zur Schau stellen. Ich lehne es ab, wie in einer Vitrine ausgestellt zu werden. Ich lehne es ab, mich von anderen Scharlatanen untersuchen zu lassen. Friedrich, bring mich nach Hause. Elisabeth! Bring mich sofort nach Hause. Elisabeth, bitte! Aber lassen Sie sie nur, halten Sie sie nicht auf. Andere junge Mädchen, ebenso schön und jung wie Sie, die wollen gehen, laufen, tanzen, aber nicht Sie. Sie hat ihre Malerei, ihre Gedichte, ihre Näharbeiten für die Armen. In dieses Leben wollen Sie so eilig zurück. Auf diesen schmerzenden und bemitleidenswerten Beinen. Wegen dieses Lebens haben Sie keine Zeit für uns, die wir Ihnen helfen wollen. Unter uns, Fräulein von Ritter, das Ziel, das Sie sich so hartnäckig seit 1,5 Jahren gesetzt haben, ist das nicht vielleicht ganz einfach? Der Rollstuhl! Wir werden weiter marschieren, wenn alle Konzentrieren Sie sich. Folgen Sie mit den Augen dieser Bewegung. Jetzt sind Sie müde. Sie möchten schlafen. Und Sie schweben. Sie schweben in der Dunkelheit. Hören Sie mich? Gut. Jetzt, Elisabeth, heben Sie den linken Arm. Heben Sie ihn. Senken Sie ihn. Und jetzt, Elisabeth, wenn ich es Ihnen befehle, werden Sie beide Beine heben. Beide Beine heben und dabei keinen Schmerz empfinden. Hören Sie mich? Keinen Schmerz. Gut. Heben Sie beide Beine. Heben Sie sie. Ich kann nicht. Sie wissen, dass es nicht der Mühe wert ist. Sie nehmen es sich zu sehr zu Herzen, Doktor. Ich habe überhaupt keinen Schlaf. Sind Sie mir jetzt böse? Ja. Es tut mir leid. Ich versuche es. Glauben Sie mir, ich gebe mir Mühe. Aber warum gelingt es nicht? Warum nicht bei mir? Ja, weil Sie mir nicht helfen. Denn es gibt Patienten, die sind nicht hypnotisierbar. Und für die kann man nichts mehr tun. Ach, ich kenne Patienten, die sind einen Tag nicht hypnotisierbar und am nächsten schon. Seit 14 Tagen sprechen Sie immer von morgen. Und nichts geschieht. Ja, Sie haben recht. Ja. Wir werden es für heute dabei bewenden lassen. Was machen Sie, wenn ich jetzt gehe? Was ich mache? Ja, in der übrigen Zeit. Ach, die Leute glauben immer, dass wir Ärzte ein abenteuerliches Leben führen. Also wir leben ganz genau wie alle anderen auch. Arbeit, viel Arbeit, Lektüre, ab und zu mal ein Theaterbesuch oder eine belanglose politische Konversation. Auch mit Ihrer Frau? Tja, auch mit meiner Frau. Haben Sie je darüber nachgedacht, was ich mache, wenn ich Sie verlasse? Oh, natürlich, Malerei, Gedichte, Näharbeiten. Für die Armen, wenn ich recht erinnere. Ich möchte Ihnen ein Geständnis machen. Ja. Meine Gedichte sind nicht sehr gut. Ach, aber Ihre Freunde von der... Ja, sind eben Freunde. Ja. Manchmal, wenn ich auf Sie warte und Sie an mir vorbeigeht, dann muss ich Ihre Würde bewundern. Na, Würde ist wohl nicht ganz das richtige Wort, nicht? Was? Ja, die ist doch ein Tyrann. Komm, dass wir uns erlauben, einen neuen Patienten anzunehmen, ohne sich vorher zu fragen, aber... Wir können uns ganz einfach nicht erlauben, Sie nach Ihrem echten Wert zu bezahlen. Ich habe nicht von Kathi gesprochen. Von meiner Frau? Ja. Merkwürdig, dass sie ihre Würde beeindruckt hat. Wenn eine Frau den Mann hat, den sie liebt, kann sie doch nichts mehr erschüttern und kann ihr nichts mehr wehtun. Waren Sie schon einmal verliebt? Und wo haben Sie sich kennengelernt? Es klingt ein wenig kühn hier in meiner Wohnung. Aber sie kam nur, um meine Schwester zu besuchen. Ein Blick und ich war verloren. Genau wie Liebe sein soll. Auf den ersten Blick. Du, ist es heute schlechter? Nein, nein. Nein, nein, bitte, bitte nicht. Sie haben... meine Frage noch nicht beantwortet. In meinem ganzen Leben habe ich nur einen Menschen wirklich geliebt. Charlotte. Ihre Schwester. Und auch Freundin. Schade, dass Sie sie nicht kannten. Sie war wunderbar. Und von einer Ausstrahlung auf die Männer und später trotz all ihrer Leiden immer fröhlich und voller Nachsicht. Seit ihrem Tod bin ich... allein? Heute noch. Wache ich manchmal am Morgen auf und habe das Gefühl, sie ist da. Ich war hoch, als ob sie käme. Aber natürlich kommt sie nicht. Oh mein Gott. Sie müssen einen völlig falschen Eindruck von mir bekommen. Sie werden denken, dass ich ein zurückgezogenes und einsames Leben führe. Durchaus nicht. Ich gehe ins Konzert und ins Theater und wir geben häufig Gesellschaften bei uns. Das Haus ist immer voller Leute, ein ewiges Kommen und Gehen. Musik, Lachen, Menschen, viele, viele Menschen. Auch junge? Ja, und wenn schönes Wetter ist, sind wir, ja, also kurz und gut, die Leute sagen, gehen wir zu den von Ritters zum Tee und um die Rosen zu bewundern. Sie haben Ihren Satz damit begonnen zu sagen, wenn schönes Wetter ist, sind wir. Charlotte und ich. Charlotte und ich hatten die Gewohnheit, draußen im Garten zu servieren. Ihr Herzlein verbot jegliche Anstrengung, auch die geringste. Sie saß im gemähten Gras und die Gäste im Kreis um sie herum. Sie schnitt den Kuchen, die Wespen summten. Und daneben der weiße, blaue und lila Flieder und alles kreiste um sie herum. Und jetzt sitze ich dort und gieße den Tee ein. Ach, aber kommen Sie uns doch einmal besuchen. Ich werde Ihnen den Wagen schicken. Und natürlich mit Ihrer Frau. Ach, was ich Ihnen schon immer sagen wollte. Diese Sammlung kleiner Götter bewundere ich sehr. Ja, das ist mein einziges Laster. Außer meinen Zigarren. Ich habe gedacht, es wären Geschenke von Ihrer Frau. Nein. Der da, der war doch am ersten Tag auf Ihrem Schreibtisch, nicht? Ja, den habe ich damals aus Nancy mitgebracht. Ein Januskopf. Oder besser seine zwei Gesichter. Pro und Contra. Etruskisch? Ach, wissen Sie, meine Sammlung ist ein wenig so wie Ihre Gedichte. Nicht ganz authentisch. Ist eine Kopie. Ist eine sehr gute Kopie. Da wir gerade Vertraulichkeiten austauschen. Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. An Sie. Oh, die würde ich gerne lesen. Wirklich? Ja, wirklich. Aber Sie haben keinen Schluss. Genauso wie die anderen. 11 Gedichte. Kein einziges hat einen Schluss. Eines Tages, wenn sie beendet sein werden, darf ich sie dann lesen? Vielleicht. Aber einige darf niemand lesen. Ich werde sie vernichten. Warum? Wovor haben Sie Angst? Das kann ich Ihnen nicht erklären. Aber versuchen Sie es doch. Och nein, Sie würden es nicht verstehen. Aber niemand würde es verstehen. Wenn Sie es wirklich versuchen, vielleicht kann ich es verstehen. Oh, diese Schmerz. Diese fürchterliche Schmerz. Elisabeth, was sind denn das für blaue Flecken? Heute Nacht war ich in einem langen, dunklen und schmutzigen Gang. Da öffnete sich eine Tür am anderen Ende. Im Licht stand ein Mann, der mir zuwinkte. Ich konnte mich nicht bewegen. Und da erkannte ich sie. Ich ging zu ihnen. Und als ich bei der Tür ankam, dann schlugen sie mir vor der Nase plötzlich zu. Mit all meinen Kräften hämmerte ich auf sie ein und rief, bitte lassen Sie mich rein. Aber sie öffnet nicht. Da bin ich aufgewacht. Ich dachte, ich werde auch ohnehin weitermachen. Ich werde auch alleine gehen. Ich bin aus dem Bett gekrochen, habe mich aufgerichtet und sogar einen Schritt gemacht. Und dann sagte alles unter mir zusammen. Ich hasste diese Beine. Ich schlug auf sie ein und schlug und schlug. Oh mein Gott. Sie haben die falsche Schwester begraben. Wie nennen Sie das? Das hier kann vielleicht Ihre Schmerzen lindern. Nun? Ich fühle nichts. Jetzt? Moment. Ja, es wird besser. Es wird besser? Ja. Sie sind sicher, dass das Ihre Schmerzen lindert? Ja, zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich beinahe keine Schmerzen. Oh ja. Ja, diese Behandlung ist wunderbar. Wir werden sie morgen wiederholen, jeden Tag, bitte. Ja, wie Sie wünschen. Ich bin sicher, Sie haben genau die richtige Behandlung für mich gefunden. Ausgezeichnet, Elisabeth. Wenn es Ihnen gut tut.